Diefenbachstraße, Grevestraße, Samstag Nachmittag. Die Telefonzelle ist besetzt. Eine Dame mit einem grünen Anorak und einem schwarzen Rucksack wählt eine Nummer, wartet. Ich warte auch. Sie hängt ein, wählt erneut. Wartet auf Verbindung. Wartet. Hängt ein und verlässt jetzt die Zelle. Überquert die Straße und läuft die Diefenbachstraße Richtung Sickenplatz und Zollernplatz hinunter. Ansonsten hier in der Diefenbachstraße, an der noch nicht beleuchteten Telefonzelle, zwei Aufkleber. Mit der Aufforderung NPD, Verbot jetzt. No NPD ist das Logo. Man kann auch hier auf eine Internetseite gehen. Eine weitere Internetempfehlung lautet www.ficken.de und ein unsinniges Wort ist von den beiden No NPD Aufklebern verdeckt, also so, dass man es von außen nicht lesen kann. Von innen, von innen ist es wieder NPD, also www.npe.de, also das ist sozusagen die Pro-Seite, die dann überklebt wurde mit der Kontra-Seite und dann der Aufforderung zum Beischlaf, der freundlichen Aufforderung. Ja, ansonsten hier in der Tiefenbachstraße ein paar jüngere Männer, eine Vespa, einige Fahrradfahrer, Kinder, Hunde, normales Straßenbild. Also sonst keine weiteren Vorkommnisse. Jetzt kommt hier noch ein älteres Motorrad vorbeigefahren aus Flensburg. Ansonsten keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi.